Am 6. Juni fand eine Einweihungsfeier für das Kinderferienlager Manjung statt, das dank der erhabenen Liebe des verehrten Marschalls Kim Jong-un zur Nachwelt und Zukunft ausgezeichnet rekonstruiert wurde. Daran beteiligten sich der Vorsitzende des Staatskomitees Pyongyang, der Partei der Arbeit Koreas, Kim Sugil, Funktionäre der betroffenen Bereiche, der Partei, Machtorgane, Massenorganisationen und Bildungseinrichtungen in der Stadt Pyongyang, die Leiterschaft des Kinderferienlagers, Ferienkinder, Mitglieder der Kinderorganisation in der Stadt und die Arbeiter, die an der Rekonstruktion beteiligt waren. An diesem Tag begannen die Ferien der ersten Periode im Kinderferienlager.